Raskolnikow hörte ihm gespannt zu, jedoch mit einem peinvollen Empfinden. Er ärgerte sich, dass er hierher gekommen war. »Mein Herr, verehrter Herr«, rief Marmeladow aus, als er sich wieder völlig in der Gewalt hatte. »Oh, mein Herr, vielleicht erscheint auch Ihnen das alles ebenso lächerlich wie den anderen, und ich belästige Sie bloß mit der Dummheit all dieser erbärmlichen Einzelheiten meines häuslichen Lebens. Nun, für mich aber ist es nicht lächerlich, denn ich kann ja das alles fühlen. Und jenen paradiesischen Tag meines Lebens wie auch den ganzen Abend verbrachte ich in beschwingten, endlosen Träumereien, und zwar, wie ich nun alles einrichten, den Kindern Kleidung kaufen, ihr ein geruhsames Leben verschaffen und meine einzige Tochter aus der Schande in den Schoß der Familie zurückbringen würde. Und vielerlei, noch vielerlei. Das ist statthaft, mein Herr, ist erlaubt. Nun aber, jawohl, verehrter Herr«, Marmeladow fuhr dabei plötzlich auf, wie durchzuckt, erhob den Kopf und blickte seinem Zuhörer unverwandt ins Gesicht. »Nun aber, schon am nächsten Tage nach all diesen Träumereien, heute sind es genau 5 Tage her, stibitzte ich gegen Abend durch einen listigen Betrug, wie ein Dieb in der Nacht, den Schlüssel zu Katharina Iwanownas Kasten, nahm den Rest von dem heimgebrachten Gehalt, wie viel es war, weiß ich nicht mehr, und nun schauen Sie mich an. Ja, seht mich alle an, alle! Den 5. Tag bin ich von zu Hause weg. Man sucht mich, und der Dienst ist zu Ende. Der Uniformrock liegt in einer Schenke bei der ägyptischen Brücke, und für ihn habe ich diese Bekleidung erhalten. Und alles ist zu Ende.« Marmeladow schlug sich mit der Faust vor die Stirn, presste die Zähne zusammen, schloss die Augen und stützte sich schwer mit dem Ellenbogen auf den Tisch. Nach einer Weile aber veränderte sich plötzlich sein Gesicht. Er blickte mit gleichsam geheuchelter Verschmitztheit und gespielter Frechheit Raskolnikow an, lachte und sagte, »Und heute war ich bei Sonja, um mir Geld für einen Schnaps auf den Kater zu erbetteln.«